Weißt du, ich habe Angst vor dem Leben, aber keine vor dem Tod. We'll be right back. sleeping with me because Demetrius creeped on his representative. Ce n'est pas tout à fait la misère, car les lèvres les plus pauvres que pour une vie, par un sourire. Thank you. Thank you. sur les images dorées, sur les armes des guerriers, sur la couronne des rois. I'd like to see a gigantic project of dismantling and just getting rid of all the stuff that rests on the destruction of nature and separates us from the natural world, that has people on this treadmill to constantly work and constantly consume. It's madness. It's destroying everything. And it just has to go. Ich bin das Nichts. Keiner hört mich, weil ich das Nichts bin. Keiner sieht mich, weil ich das Nichts bin. Keiner versteht mich, weil ich das Nichts bin. We'll be right back. Die Welt wird sich auch weiterhin drehen. Der Vogel wird auch weiterhin Mücken fangen. Der Hund wird weiterhin bellen. Der Wald stirbt. Alles geht weiter. Egal, was man tut, es ändert sich nichts. Thank you. join up with two units that come to your meeting. Dafür einfach nur gehen. Egal wohin, einfach nur gehen. Bis bald. Vielleicht.